welcher Wandel meines Aufbruchs so in der Stadt geschah und um eines Mords willen ins Gefängnis geworfen. Da rief Pilatus abermals zu ihnen und wollte Jesum loslassen. Sie riefen aber und sprachen: